Erstens Geld. Was ist Geld? Es ist unmöglich, eine Holzschubkarre gegen den 20. Teil einer lebendigen Kuh zu tauschen. Deshalb ist schon in der Frühzeit aller Kulturen auf lokalen oder regionalen Märkten, zum Beispiel Viehmärkten, Geld zur Erleichterung des Tausches entstanden. Zunächst in Form von gängigen und allgemein benötigten Gütern wie beispielsweise Getreide. Das als indirektes Tauschmittel Geld dienende Gut musste vor allem die Bedingungen erfüllen, einen eigenständigen Nutzwert zu haben, leicht teilbar und über längere Zeit haltbar zu sein. Als man gelernt hatte, der Erde Metalle zu entziehen und diese zu schmelzen, haben sie alsbald die Geldfunktion übernommen, vorzugsweise die Edelmetalle Gold und Silber. Sie wurden zunächst als Granulat oder Nuggets getauscht, später mehr und mehr in Form geschmiedeter oder geprägter Münzen. Aufgrund seiner Seltenheit, Schönheit und Unvergänglichkeit wurde Gold schon vor seiner Nutzung als Geld geschätzt, als Schmuck und als sakrale Opfergabe. Wichtig ist die Feststellung, dass Geld auf freien Märkten entstanden ist. Das indirekte Tauschmittel namens Geld ist ein Geschöpf des Marktes. Erst später schrieben Herrscher aller Art bestimmte Münzgewichte vor und beanspruchten das hoheitliche Monopol zur Prägung und Ausgabe von Münzen. Mit Zunahme der Handwerks- und Handelsaktivitäten kamen immer mehr Münzen in Umlauf und für größere Mengen suchten die Eigentümer sichere Aufbewahrungsorte. Diese fanden sie bei Priestern in Tempeln, im Laufe der Zeit aber vermehrt in den gesicherten Kellern und Schatullen von Goldschmieden, wo das Edelmetallgeld gegen Ausgabe von Hinterlegungsscheinen gelagert wurde. Es dauerte nicht lange, bis diese Scheine, die ja Hinterlegungszertifikate für faktisch vorhandenes Gold und Silber darstellten, selber als Geld in Umlauf kamen. Sie waren so wertvoll wie Gold und Silber, aber leichter zu handhaben und zu transportieren. So wurden aus den Goldschmiedehäusern allmählich Banken, die geschäftsmäßig solche Scheine, also Banknoten, ausgaben. Die Bankiers machten die Erfahrung, dass im Laufe der Zeit nur noch wenige der Banknotenbesitzer die Scheine gegen das hinterlegte Edelmetall eintauschen wollten und so begannen sie, mehr Noten auszugeben gegen Leihzins, als die gelagerten Metallwerten entsprochen hätte. Statt Lagergebühren zu verlangen, konnten sie nun den Hinterlegern Zinsen zahlen, um so die Leute zu vermehrten Einlagen anzureizen. Auf Basis der größeren Hinterlegungsmengen konnten die Bankiers überproportional mehr Kredite vergeben und auf diese Weise ihre Zinseinnahmen steigern. Das war die Geburtsstunde des Fractional Reserve Banking, des Bankgeschäfts mit Bruchteilsreserven, bei dem das faktisch als Reserve gehaltene echte Geld, also Gold und Silber, nur noch einen schwindenden Prozentsatz der vergebenen Kredite ausmachte. Genau besehen ist das Betrug, denn wenn viele oder alle Einleger ihre Scheine gegen das echte Warengeld einlösen wollten, würde die Bank zusammenbrechen und große Teile der Kundengelder wären verloren. Geld ist also das jeweils marktgängigste Gut, das wegen eben dieser höchsten Marktgängigkeit als indirektes Tauschmittel allgemein akzeptiert wird. Viele Güter sind in der Geschichte der Menschheit Geld geworden, aber letztlich liefen alle Entwicklungen auf Gold, Silber oder Kupfermünzen von bestimmtem Gewicht und Feingehalt hinaus. Karl Menger hat in Grundsätze der Volkswirtschaftslehre 1871 geschrieben: Das Geld ist kein Produkt des Übereinkommens der wirtschaftenden Menschen oder gar das Produkt legislativer Akte. Das Geld ist keine Erfindung der Völker. Die einzelnen wirtschaftenden Individuen im Volke gelangten allerorten mit der steigenden Einsicht in ihre ökonomischen Interessen zugleich auch zu der naheliegenden Erkenntnis, dass durch die Hingabe minder absatzfähiger Waren gegen solche von größerer Absatzfähigkeit ihre speziellen ökonomischen Zwecke um einen bedeutenden Schritt gefördert werden und so entstand das Geld an zahlreichen voneinander unabhängigen Kulturzentren mit der fortschreitenden Entwicklung der Volkswirtschaft. In der Terminologie von Friedrich August von Hayek, einem bedeutenden Nachfolger Mengers an der Universität Wien, kann man von Geld auch als einer spontanen Institution reden. Wie die Sprache und der Markt, so ist auch das Geld keine bewusst entworfene Einrichtung, sondern das spontan entstandene Ergebnis des sich über unzählige Generationen entwickelnden gemeinsamen Kommunizierens und Handelns der Menschen. Ökonomische Institutionen wie der Markt und das Geld sind das Ergebnis menschlichen Handelns, nicht aber menschlichen Entwurfs. Die Nutzung von Geld ist ein Beispiel für das, was Hayek unter spontaner Ordnung verstanden hat. Es hat weder einen Erfinder noch einen Entwerfer oder Planer gegeben, der den Geldgebrauch mit Absicht eingeführt hat. Vor diesem Hintergrund erkennt man auch, wie falsch eine weit verbreitete Ansicht unter Ökonomen ist, die vereinfacht ausgedrückt besagt, Geld ist alles, was von der Regierung als Geld vorgeschrieben wird. Aus einer Katze wird eben auch dann kein Hund, wenn sie aufgrund staatlichen Gesetzes ab sofort Hund genannt werden muss. Arten des Geldes. Ludwig von Mises, dessen Publikation Theorie des Geldes und der Umlaufmittel 1912-1924, meines Erachtens noch immer das bedeutendste wissenschaftliche Werk der Geldtheorie ist, hat vier Arten des Geldes unterschieden. Erstens Basismetallmünzen, zweitens Warengeld, drittens Kreditgeld und viertens Fiat Money, ungedecktes Papiergeld. Der freie Markt hat das Warengeld als das marktgängigste Gut und als das ihm entsprechende Tauschmittel gewählt, fast immer in Form von Gold und Silber. Geld ist eine Ware, kein Zahlungsversprechen. Kreditgeld hingegen ist ein Zahlungsversprechen, das nicht erfüllt werden kann, wenn alle Besitzer der Kreditgeldzertifikate es zeitgleich und vollständig erfüllt sehen wollen. Denn es ist Geld, das mit weniger als 100% an Münzreserven gedeckt ist. Fiat Money sind Vertrauenszertifikate, die vom Staat zu Geld erklärt werden, aber durch nichts gedeckt sind. Wenn der Staat das am freien Markt entstandene Geld mit einem Stempel versieht, um Echtheit, Gewicht und Feinheitsgrad zu bestätigen, ist das noch kein Unglück, wenngleich der Anfang vom bösen Ende. Wenn er jedoch ein Geldmonopol errichtet, so verletzt er zugleich die zwei wichtigsten Institutionen des freien Marktes und der Freiheit ganz generell, nämlich das Privateigentum und das Recht des freien Vertragsschlusses, das allen Tauschakten zugrunde liegt. Das Geldangebot bedarf weder eines machtbewährten Schöpfers noch eines hoheitlichen Regulators der Geldmenge. Der freie Markt sorgt für die Menge des umlaufenden Geldes gerade so, wie er die Mengen der Konsum- und Kapitalgüter erzeugt, nämlich nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage und nach Maßgabe des Preises. Geld ist weder ein Konsumgut noch ein Kapitalgut. Deshalb kann man bei einer Vermehrung oder Verminderung seiner Menge auch nicht von einem Zuwachs oder einer Minderung von Wohlfahrt oder Reichtum sprechen. Wohlfahrt und Reichtum ist eine Frage der vorhandenen Menge an Konsum- und Kapitalgütern, nicht der vorhandenen Geldmenge einer Volkswirtschaft. Gesundes Geld, krankes Geld. Das am Markt entstandene Geld, also letztlich die Gold- und Silberwährungen, waren gesundes Geld. Das uns vom staatlichen Gewaltmonopol aufgezwungene, durch nichts gedeckte Papiergeld, das Fiat Money, ist krankes Geld. Es ist Falschgeld. Werfen wir einen Blick auf die Krankheitsgeschichte des Fiat Money am Beispiel USA. Die Föderation der Vereinigten Staaten hatte ursprünglich nur Gold als einzig legales Zahlungsmittel zugelassen. Aber 1690 startete Massachusetts das erste Papiergeldexperiment durch Ausgabe von Kolonialnotes. Die anderen Kolonien schlossen sich rasch mit eigenen Papierwährungen an. Die Noten waren zwar in Gold und Silber und einige Agrargüter einlösbar, aber die ausgegebenen Scheine liefen den unterlegten Deckungen rasch davon und wurden fast wertlos. Das nächste Experiment unternahm man während des Revolutionskrieges mit den sogenannten Continentals. Es brach spektakulär zusammen und die Amerikaner wollten längere Zeit nichts mehr vom Papiergeld wissen. Mit Gründung des Federal Reserve Systems 1913 begann dann der ganz große Fiat-Money-Betrug. Zu Beginn oder im Verlauf des Ersten Weltkrieges wurde der Goldstandard überall aufgegeben. Zwar war der Dollar nach wie vor durch Gold gedeckt, aber diese Verpflichtung nahm alsbald niemand mehr ernst. Das Fed schuf jene Geldmengen, die zu den Roaring Twenties mit nachfolgendem Zusammenbruch führten. Im Jahr 1933 war jeder 20-Dollar-Schein noch durch eine Unze Gold in den Kellern des Federal Reserve Systems gedeckt. In jenem Jahr lehnte die US-Notenbank die Forderung von Präsident Roosevelt ab, die Golddeckung des Dollars weiter herabzusetzen. Daraufhin ließ Roosevelt den privaten Goldbesitz aller Amerikaner konfiszieren. Das Fed fügte sich und druckte mehr Papierdollars. Doch das genügte dem Präsidenten noch nicht und er wertete den Dollar ein Jahr später um 75% gegenüber dem Gold ab. Es entstand eine massive Preisinflation. 1971 schnitt Präsident Nixon die letzte Verbindung des Dollars zum Gold ab, nämlich die bis dahin noch bestehende Goldeinlösepflicht für Dollarwährungsreserven ausländischer Zentralbanken. Der Goldpreis stieg von 1971 bis 1980 von 35 Dollar auf 850 Dollar, fiel jedoch später wieder weit zurück. Unter dem Goldstandard herrschte in den USA 136 Jahre lang Preisstabilität. Die Kaufkraft des Dollars lag 1913-1914 bei Gründung des Federal Reserve Systems und Abschaffung des Goldstandards sogar um 11% höher als im Jahr 1776. Seit 1913 jedoch ist diese Kaufkraft um 95% gesunken. Fast eine Totalzerstörung. Die Ursache lag und liegt in der Geldmengenexplosion seit 1913. Deckungsloses Papiergeld kann beliebig vermehrt werden. Und das ist unter der Regie des Fed gründlichst erfolgt. Angebot und Nachfrage bestimmen nicht nur die Güterpreise, sondern auch den Preis des Geldes, die Kaufkraft. Je mehr davon angeboten wird im Verhältnis zur vorhandenen Gütermenge, desto wertloser wird es. 1913 lag die Bevölkerungszahl der USA bei 97 Millionen. Die Geldmenge M3 betrug damals rund 20 Milliarden Dollar, also 210 Dollar je Kopf. M1 ist der Bargeldumlauf plus Sichteinlagen von Nichtbanken. M2 ist M1 plus Termingelder von Nichtbanken bis zu 4 Jahren Laufzeit. M3 ist gleich M2 plus Spareinlagen von Nichtbanken. Derzeit, Sommer 2009, zählen die Amerikaner 304 Millionen Einwohner und M3 liegt bei 14 Billionen Dollar. Das sind ungefähr 49.000 Dollar pro Kopf. Anders gesagt, während sich die amerikanische Bevölkerung seit 1913 verdreifachte, hat sich die Geldmenge des Landes ver-230-facht. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Geldmenge parallel zum Sozialprodukt steigen sollte, was keinesfalls notwendig ist, schon gar nicht, wenn es sich um das preisinflationär aufgeblähte nominale Sozialprodukt handelt, ist das Geldangebot seit Gründung des Fed vollständig aus dem Ruder gelaufen. In den letzten 30 Jahren hat sich das Volumen der Güterproduktion in den Industrienationen ungefähr verfünffacht, das Geld- und Kreditvolumen aber rund verfünfzigfacht. Der Dollar wird immer rascher, immer wertloser, das heißt, seine Kaufkraft sinkt immer schneller gegen Null. Die Geschichte des Papiergeldes ist eine Geschichte des Scheiterns von der Antike bis heute. Geld und Macht. Es gibt nur zwei Arten der Herrschaft, die mit dem Schwert oder der Kalaschnikow und die mit dem Brot und Spielen, sprich Bestechung oder Stimmenfang in der modernen Version namens Wohlfahrtsstaat. Für beide Methoden bedarf es gewaltiger Geldmittel. Und zu Geld kommt man nur auf drei Wegen: Arbeiten oder Betteln oder Rauben. Herrscher wählen stets den dritten Weg: Rauben, entweder mit oder ohne begleitende Erpressung und Gewaltandrohung. Und moderne demokratische Staaten wählen als Herrschaftsinstrument vorzugsweise die Bestechungsversion Brot und Spiele, also den Wohlfahrtsstaat. So kommen die Phänomene Raub und Wohlfahrtsstaat zusammen als konstituierende Elemente jeder modernen Herrschaft oder jeden modernen Staates. In früheren Zeiten war das auch nicht anders, aber das Gewicht lag mehr auf dem Schwert als auf Brot und Spielen. Und die Geschenke gingen an herrschaftsstützende Eliten. Brot und Spiele für alle war eine einsame Ausnahme im späten Rom. Im 20. Jahrhundert hat das Pendel zweimal wieder in Richtung Schwert ausgeschlagen, nämlich mit den zwei Weltkriegen. Inzwischen liegt das Schwergewicht wieder auf dem bestecherischen Füllhorn des Sozial- und Wohlfahrtsstaates. Auf jeden Fall braucht der Staat, um Herrschaftsmacht ausüben zu können, riesige Geldmittel. Da die benötigten Summen astronomische Größenordnungen angenommen haben, reicht das Steuersubstrat schon lange nicht mehr aus und so hat der Staat überall auf dem Globus einfach das Monopol auf Papiergelderzeugung an sich gerissen, um gigantische Geldmengen aus dem Nichts schaffen zu können. Es war kein Zufall, dass der Goldstandard bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges in allen beteiligten Ländern abgeschafft wurde und man mit Hilfe der bereits bestehenden oder neu geschaffenen Zentralbanken auf das beliebig vermehrbare Fiat Money überging. Mit Gold als Geld, also mit echtem Geld, hätte weder der Erste noch der Zweite Weltkrieg geführt werden können. Allenfalls 3 Wochen lang. Und auch der seichte Großkrieg an der Wohlfahrtsfront ließe sich nicht ohne das Staatsmonopol auf beliebige Geldvermehrung führen. Bezahlt wird er von den Fleißigen und Sparern, denn die Geldmengeninflation ist eine heimliche, aber unheimlich hohe Steuer in Form des Kaufkraftverlustes der Einkommen und Sparvermögen. US-Präsident Hoover hat einmal gesagt, Papiergeld ermöglicht es den Politikern, die Ersparnisse der Bevölkerung durch Manipulation der Inflation und der Deflation zu konfiszieren. Wir haben Gold als Währung, weil wir den Regierungen nicht trauen können. Die Eroberung des Geldes durch den Staat, der damit zum totalen Staat und zum Götzen wurde, hat der israelische Historiker Martin von Krefeld in seinem genialischen Werk »The Rise and the Fall of the State« eindrücklich beschrieben. Er zeigt auch im geschichtlichen Rückblick, wie bisher alle Papiergeldwährungen kläglich gescheitert oder spektakulär zusammengebrochen sind, von den Papiergeldversuchen der chinesischen Kaiser vor Beginn unserer Zeitrechnung über den Schah von Iran 1294 und die ersten modernen Versuche in Spanien und Schweden um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges bis zum Experiment von John Law in Frankreich und der Ausgabe der Greenbacks durch die amerikanische Regierung während des Bürgerkrieges. Ein Fazit von Krefelds: die Ausweitung des staatlichen Zugriffs auf die Gesellschaft und damit die bedeutendste Entwicklung der Jahre 1789 bis 1945 wäre unmöglich gewesen, wenn sich der Staat, um seine Ansprüche zu untermauern, nicht auch Geldmittel in beispiellosem Umfang beschafft hätte. Und zur Abkehr der westlichen Industriestaaten vom Goldstandard ab 1914 und zum Übergang auf das papierene Fiat Money schreibt er: Nun, da den Staaten endlich die beabsichtigte Eroberung des Geldes gelungen war, besaßen sie dank der absoluten Herrschaft über die Wirtschaft die Möglichkeit, sich gegenseitig in bis dahin und seither beispiellosem Ausmaß und mit ebenso beispielloser Erbitterung zu bekämpfen. Zentrale Planung und zentrale Kontrolle in mehr oder weniger großem Umfang ermöglichten es, dass Hunderttausende von Panzern und Flugzeugen von den Fließbändern direkt in die Schlacht rollten. Zu den unveränderlichen Phänomenen in der Entwicklung des Menschengeschlechts gehören die Mechanismen der Macht, genauer die Mechanismen der Herrschaft. Ebenso unveränderlich oder nur langfristig und ziemlich wenig veränderbar ist der Mensch mit seinen Trieben und Ängsten, seinen Sehnsüchten und Hoffnungen, seinen Emotionen und Denkgewohnheiten, seinen Grundbedürfnissen und Verhaltensmustern. Die Herrschaftsmechanismen nehmen in der modernen Massendemokratie subtile und schwer durchschaubare Formen an. Gleichwohl bleiben ihre Grundmuster gleich. Die Frage, wie komme ich zur Herrschaft und wie bleibe ich an der Macht, lässt sich mit der Benennung von drei grundsätzlichen Strategien beantworten. Erstens, man verbreite Angst und verspreche den Leuten sodann Sicherheit und nehme ihnen die Angst vor der Zukunft. Genauer, man tue so, als könne man das. In jüngerer Zeit trugen die verlogenen oder maßlos übertriebenen Gefahren eingängige Namen wie saurer Regen, neue Eiszeit, Waldsterben, Ozonloch und Rinderwahnsinn. Derzeit kommt der Großbetrug im Gewande der menschengemachten Klimakatastrophe daher. Zweitens. Man verspreche und gewähre den machtstrategisch wichtigsten und lautesten Wählergruppen Sondervorteile und sage ihnen, vieles von dem, was sie sich wünschen, werde man kostenlos bereitstellen. Drittens. Man befriedige die Neidgefühle und Minderwertigkeitskomplexe der Menschen am besten unter dem Vorwand der Sorge für Gerechtigkeit, womit die hässliche Fratze des Neides eine edle Gesichtsmaske bekommt. Dass die Menschen auf diese strategischen Komponenten der Herrschaft positiv reagieren, versteht sich von selbst, sonst wären die Methoden nicht so erfolgreich und ewig gültig. Sie entsprechen den elementaren menschlichen Bedürfnissen, Sehnsüchten und Trieben. All dieses Treiben aber muss finanziert werden mit unvorstellbar großen Summen. Und diese beschaffen sich die Herrschaftseliten der Welt vermittels des staatlichen Geldmonopols auf ungedecktes Papiergeld. Merke. Die Wurzel des Übels in Form des endlosen Wucherns des Staates und der totalen Politisierung und Fiskalisierung des Lebens der Bürger ist die beliebige Finanzierbarkeit des Übels durch das beliebig vermehrbare, leichte Geld, das Fiat Money. Wie wird Falschgeld geschaffen? Der größte Teil der vorhandenen Geld- und Kreditmenge wird vom Bankensystem erzeugt, und zwar vom sogenannten Fractional Reserve Banking, also dem auf Bruchteilsreserven basierenden Bankwesen. Doch das wird in einem späteren Kapitel behandelt. Hier soll einmal ein Blick auf den Mechanismus geworfen werden, mit dem Zentralbanken Geld aus dem Nichts schaffen. In der Zentralbankbilanz sind die Banknoten auf der Passivseite verbucht als Schuld der Zentralbank gegenüber den Forderungen auf der Aktivseite. Forderungen gegen Private, gegen den Staat und gegen das Ausland. Diese Forderungen liegen in Form von Wechseln, Schatzwechseln, Wertpapieren und Devisen vor und werden von irgendjemandem, Privatleuten oder staatlichen Institutionen geschuldet. Gäbe es keine Schulden, gäbe es also auch kein Geld, jedenfalls nicht im Papiergeldsystem. Dem gesamten globalen Geldvermögen stehen also Schulden in gleicher Höhe gegenüber. Die Nettopositionen aller weltweiten Bankkonten ist null. Was wir für Geld halten, ist eine Illusion. Es sind Schulden. Beispiel für eine besonders rasche Art des Herbeizauberns von Geld durch das Federal Reserve System, im Folgenden kurz das oder die Fed genannt. Die Fed übernimmt die von der Öffentlichkeit nicht gekauften Staatsanleihen und stellt dem Kongress dafür einen Scheck aus. Diesem Scheck steht zunächst kein Bargeld als Deckung gegenüber, aber der US-Staat kann die Schecksumme ausgeben, als wären es Geldscheine. Die übernommenen Staatsanleihen werden zur Reserve erklärt und können somit der Erschaffung neuer Kredite an Wirtschaft und Private über das Geschäftsbankensystem dienen. Das Ergebnis dieser Buchhaltungstricks ist das gleiche, als würde man Geld auf Druckmaschinen herstellen. Somit haben Regierung und Politik Zugang zu unbegrenzten Geldmengen. Die Banken können ihr Ausleihvolumen vervielfachen und dafür Zinsen kassieren. Und die Bürger bezahlen den Spuk heimlich über Kaufkraftverlust. Da die aus dem Nichts gezauberten Geldsummen zu Staatsausgaben werden, aber auf ein unverändertes Gütervolumen treffen, steigen die Preise. Die vom Staat ausgegebenen Schuldtitel, Schatzanweisungen, Obligationen, Anleihen oder Bundesschatzbriefe genannt, werden über die Geschäftsbanken vertrieben, die dafür Provisionen kassieren. Die vom Staat zu zahlenden Zinsen werden von den Bürgern in Form von Steuern bezahlt. Private Halter von Staatsanleihen zahlen also die Zinsen selber, die man ihnen gutschreibt. Ab dem Jahr 2002 konnte das Überangebot an Staatsanleihen nicht mehr ganz ans Publikum abgesetzt werden. Deshalb begann die Fed, US-Staatsanleihen aufzukaufen. Im Jahr 2007 betrugen diese Aufkäufe bereits 20% des Gesamtangebotes. Kurz vor dem künftigen Staatsbankrott werden es wohl 100% sein. Ein geradezu verbrecherisches Verhalten. Zentralbankgeld entsteht also durch Monetarisierung von Aktiva durch die Notenbank. Dieser Vorgang kann mit einer Kreditgewährung an Geschäftsbanken oder an öffentliche Haushalte verbunden sein. Analog zur Schaffung von Zentralbankgeld kann das Geschäftsbankengeld durch Monetarisierung von deren Aktiva entstehen. Das Geldangebot kann sich in dieser Form des Banken- und Zentralbankensystems permanent erhöhen, ohne dass sich der volkswirtschaftliche Reichtum erhöht. Es wird ganz im Gegenteil damit der Boden für künftige Verarmung bereitet. Außerdem wird der vorhandene Wohlstand umverteilt, hauptsächlich weg von den privaten Sparern und hin zum verschwenderischen Staat und zu einer ausufernden Finanzindustrie. Aber der entstehende Scheinreichtum begeistert alle Beteiligten. Niemand will ehrliches Geld und alle wollen Easy Money. Die Politiker lieben das Easy Money, weil sich der Staat und seine Machtelite damit beliebig verschulden kann, ohne jemals an eine Rückzahlung denken zu müssen. Ohne das Falschgeldsystem würden sie ihre Macht und ihre Pfründe verlieren. Die Banken lieben das Easy Money, weil sie damit viel mehr Geld zum Ausleihen haben und ihre Zinseinnahmen vervielfachen können. Die Geschäftsleute lieben das Easy Money, weil sie sich Kunden wünschen, die mit dem geliehenen Geld um sich werfen. Die Bürger selber lieben das Easy Money, weil sie sich damit Wünsche in der Gegenwart erfüllen können, für die sie eigentlich lange sparen müssten, und weil sich ihre Immobilien- und Wertpapiervermögen damit inflationär aufblähen und ihnen das Gefühl des ständigen Reicherwerdens vermitteln. Die Zentralbanken lieben das Easy Money, weil sie damit Regulierungspotenz über die gesamte Volkswirtschaft gewinnen und das von ihnen kontrollierte Bankensystem ins Gigantische ausdehnen können. Und die Ökonomen lieben das Easy Money, weil sie seit Keynes daran glauben, dass man damit jede Konjunktur- und Wachstumsdelle zuschmieren könne und solle. Und dass es zum Fiat Money keine vernünftige Alternative gebe. Die Liebe zum Easy Money ist nur ein anderer Ausdruck für eine Amour fou mit der Inflation. Auch wenn das nicht allen Beteiligten klar ist, es ist eine verhängnisvolle Liebe, die mit Leid und Elend endet.